Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Corona in eigener Sache. Hört endlich auf mit diesem Argument. Wenn es einen Impfstoff gibt, haben wir Corona besiegt. Kompletter Blödsinn. Corona, wie alle anderen Viren, bleibt Fakt. Aber in ständiger Angst und gegenseitig fertig machen, leben? Die Politik macht einen entscheidenden Fehler. Es wird nur noch Angst und Panik verbreitet. Und wer glaubt, dass private Partys das Übel sind, ist naiv und dumm. Es wird immer mehr verboten, mehr Maßnahmen und Bußgelder und die Zahlen steigen. Sollte es nicht logischerweise eher andersrum sein? Das Einzigste, was Corona bzw. die Politik bewirkt hat, ist Menschen gegen Menschen. Und ich frage mich ernsthaft, wie wir sozial und menschlich wieder näher kommen sollen. Nicht jeder, der die Maske trägt, ist dumm. Und im Gegenzug der, der sie nicht trägt oder einfach anderer Meinung ist, ist es auch nicht. Ich habe keine Angst vor dem Virus, sondern was er und die Wiese-Politiker daraus machen. Corona wird bleiben, aber wie wir damit umgehen und leben, ist unsere Entscheidung. Vielleicht mal darüber nachdenken, bevor man wieder auf den nächsten Mitmenschen drauf rumhaut. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.